Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht geht's knapp 2 Stunden lang um Musik aus der Türkei, neue und alte. Am Mikrofon ist Michael Frank. Haya Derde Bande Bane heißt dieser Song. Er ist von der Istanbuler Band Ayuka. Textlich ist er eine Art kafkaesker Blues, die Beschreibung des Gefangenseins in einer miserablen Situation. Ich bin eine Fliege mit nur einem Flügel. Ich kann nicht fliegen, aber ich kann ein Geräusch von mir geben, das die Spinnen anzieht. Ich bin gefangen in einem Spinnennetz. Ich fühle mich wie eine Kakerlake, die auf dem Rücken liegt. Ich kann mich nicht bewegen. Das Leben hat mich in Traurigkeit getaucht. Es hat mich komplett verschluckt. Musikalisch bewegt sich die Nummer zwischen schleppendem, dissonanten Intro, schnellerem Refrain und brutzelndem Freakout am Schluss. Die Nummer gehört damit mit Sicherheit zu den unkommerzielleren Nummern, die in dieser Soundcheck-Folge mit Musik aus der Türkei vorgestellt werden. Der Song findet sich auf dem Debütalbum der Istanbuler Band Ayuka. Es erschien Ende 2007 und heißt schlicht so wie die Band Ayuka. Die MySpace-Seite der Band erklärt den Bandnamen folgendermaßen. Das Wort Ayuka hat zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen. Erstens bedeutet es eine Reise auf den höchsten Teil des Himmels zu und zweitens bedeutet Ayuka von einem Geheimnis erzählen, das offenbart worden ist. Letztes ist eine feststehende türkische Redewendung. Ayuka sind ein Quartett, das aus musikalischen Begegnungen und Partnerschaften während der Gymnasial- und Universitätsausbildung der Mitglieder entstand. Unter dem Namen Ayuka spielen sie seit 2001 zusammen. Sie sind Teil der Istanbuler Szene um alternative Bands wie Replicas und Baba Sula und haben in Istanbul auch schon mal das Vorprogramm für Sonic Youth und Jonathan Richman bestritten. Hier sind ein paar musikalische und textliche Perspektiven aus einer anderen Ecke der türkischen Musikszene für junge Leute, weibliche Perspektiven. Şan şerret yolu dör Medyatik magnetik klipte erotik Soyunursa müzik işi marketlik konudur Ne derdi derman olmadı kalmadı istedi İstedi bütün isteği listeye girmekti Dinlenilmek istenmekti Esti esti geldi bekledi beklentisi Piyasada beklenmekti Hedef tekti hedef sekti ama gözü pekti Bugün gitsen yarın gel hatta haftaya gel ne olacak ki Çekip çevirmek Rapte çekirdekten yetişmek Kim kazandı kim yedi kim kime Dumluma vurdu ya gitti Pazarlık burada bitti Pes etti etti Etmedi istek üzerine Geri geldi ankor İsterken ister demez istemez Ama sen yine yan cebe koy Rahatsız etmez fark etmez Hayal kırıklığı pusuda olsa da Fark etmez Geliverer rap rap diye hip hop geldi memlekete dayandı pat pat pat

Das war eine Trilogie mit weiblichen Perspektiven zum Verhältnis Mann-Frau. Zuletzt war das gerade ein Song von Aylin Aslims drittem Album, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Der Song heißt Hoshuna geht mit der Mi. Zu Deutsch etwa, hat es dir nicht gefallen? Angesprochen wird hier ein Mann, der in einer Strophe Muttersöhnchen genannt wird. Eigentlich hat es bei einer Party ja auch ganz vielversprechend angefangen, aber nach dem ersten Verliebtsein stellt sich heraus, dass der Mann arg eifersüchtig ist und ihr auch noch Vorschriften macht, was sie anziehen soll. Auf jeden Fall nichts Figurbetonendes. Die Antwort der Frau ist klar und einfach. Das ist mein Leben und wenn ich etwas anziehen will, dann tue ich das. Und wenn ich nichts anziehen will, ziehe ich eben nichts an. Diese deutlich emanzipierte Sichtweise einer Frau wurde von der türkischen Niederlassung des Medienmultis Sony veröffentlicht, einem an Mainstream-Erfolg interessierten Konzern, nicht von einem alternativen kleinen Label. Offensichtlich gibt es die Erwartung, dass sich eine nennenswert große Käuferschicht unter den vermutlich jungen Menschen für die emanzipiert selbstbewusste Inszenierung von Aylin Aslim begeistern kann. Wer will, kann auf YouTube ein Video zu dem Song sehen, inklusive eingeblendeter deutscher Übersetzung der Texte. Irgendjemand muss da ein Interesse an Verständigung und kulturellem Austausch gehabt haben. Aylin Aslim wurde 1976 in der Nähe von Gießen geboren, kam aber schon als Säugling in die Türkei. Ihr erstes Album erschien im Jahr 2000, das war Pop, im Elektronikgewand. Erst bei Album Nummer 2, anno 2005, gab es den rockigeren Sound auf Platte von ihr. Erfahrung als Rocksängerin hatte sie schon in den 90er Jahren bei diversen Istanbuler Bands gesammelt. In dem Film Gegen die Wand von Fatih Akin ist ein Song von ihr zu hören. 2008 sang sie auf Deutsch und auf Türkisch einen Song mit der Dresdner Gothic-Metal-Band Letzte Instanz ein. Das mittlere Stück der Trilogie kam von der ebenfalls 34-jährigen Nil Kara Ibrahimgil, kurz Nil. Eminem Sef Medine heißt der Song. Er handelt von enttäuschter Liebe. Ich bin sicher, du hast mich nie geliebt, nicht einen Tag lang. Auch in diesem Song kommt zum Ausdruck, dass die Person, die spricht, zu dem steht, was sie ist, auch wenn das dem Gegenüber nicht gefällt. Eminem Sef Medine erschien letztes Jahr auf Nils viertem Album Nil Kyesinda, zu Deutsch Am Nilufer. Los ging die Trilogie mit einem Track von Sultana aus dem Jahr 2008. Der Track mit dem spukigen Theremin-Sound heißt übersetzt Der wilde Osten, Vaje Do. Es handelt unter anderem von unerfreulichen Erlebnissen Sultanas im Musik- und Mediengeschäft, das lange Zeit im Istanbuler Stadtteil Unkapane konzentriert war. Übel aufgefallen waren Sultana zum Beispiel die Erwartungen, ein ganz bestimmtes Image von sich zu präsentieren. Der Song erschien 2008 auf Sultanas zweitem Album, ihr Erstling erschien im Jahr 2000. Mehr von Nil und Sultana gegen Ende der zweiten Soundcheckstunde hier im Deutschlandfunk. Go Johnny, that's the hood, the rich guy, we got nana, nana. nana Avlu serdilerimin dikeli Ne hat ve gurt nana Nana Ez garibi burada her mah Her val ve gurt nana Nana Ez garibi burada her mah Her val ve gurt nana Nana Ve gurt nana Nana Ve gurt nana Okay. Das war ein Track des Multiinstrumentalisten, Sängers, Songschreibers, Produzenten und Tontechnikers Demihan Baylan. Seit 1993 hat er 8 Soloalben veröffentlicht. In diversen bekannten türkischen Bands hat er natürlich auch mitgespielt. Der Song, der zu hören war, heißt Oku, zu Deutsch Lies. Dieser Titel ist eine Anspielung auf Gottes Anweisung an den bis dahin nicht des Lesens kundigen späteren Propheten Mohammed. Wie durch ein Wunder erlangt Mohammed im Versuch die Fähigkeit des Lesens. In Demihan Baylans Song heißt es unter anderem: Dein Name steht dir auf die Stirn geschrieben, schau in den Spiegel und lies. Die Antwort steht dir auf die Stirn geschrieben, schau in den Spiegel und lies. Demihan Baylans Song Oku ist ziemlich schwierig zu verstehen, aber eine mögliche Lesart ist, dass hier engstirnige Leute kritisiert werden. Eure Herzen und euer Verstand sind nicht groß genug, um es zu kapieren, heißt es gegen Ende des Songs. Oku erschien im vergangenen Jahr auf dem Album Grubunus Kim von Demihan Baylan. Vor Demihan Baylan gab es einen Song von der Gruppe Bayar aus Istanbul. Der Track findet sich auf der 2. Kompilation mit Musik aus der Türkei, die die Berliner DJ İpek İpekçioğlu für das Trikont-Label zusammengestellt hat. Beyond Istanbul Volume 2 heißt die sehr empfehlenswerte Scheibe. İpek İpekçioğlu versteht sich auf ein abwechslungsreiches Kontrastprogramm und stellt auf dieser CD diverse Spielarten populärer Musik der Gegenwart vor, zwischen Hip-Hop und Folklore. Zu hören war von dieser Kompilation ein Track der Band Bayer. Sie ist noch relativ neu und hat gerade ihr erstes Album veröffentlicht. Ihr Gründer ist allerdings kein Unbekannter mehr, Vedat Yildirim heißt er. Er wurde durch das Folklore-Ensemble Kardeş Türküler bekannt, das allein deshalb schon Kontroversen auslöste, weil Lieder in türkischer und kurdischer Sprache gesungen wurden. Die Band Bayar ist dagegen eine elektrische Rockband mit schönen Kanten. Nana heißt der Song von Bayar, der zu hören war. Gesungen wird hier im nordkurdischen Dialekt Kumanche und zwar von dem Gespräch zweier Liebender. Söylesem sana ümitli bakışla, yollarını beklerim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda, ömrüm geçiyor her an seni anmakla. Hasretinle yanıyorum her zaman, sevgilim seni bir an unutamam. Söyle artık neredesin sen söyle, ömrümüz geçecek mi hep beklemekle. Gel, gel, gel beni üzme, gel, gel, kimseye gitme, koş. Koş, koş bana sen koş, koş, koş. Aşkınlayım sarhoş. Gel, gel, gel beni üzme. Gel, gel, kimseye gitme. Koş, koş, koş bana sen koş, koş, koş. Aşkınlayım sarhoş. Sarılsam sana ümitli bakışla, yollarını beklerim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda, ömrüm geçiyor her an seni anmakla. Sana ümitli bakışla, yollarını beklerim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda, ömrüm geçiyor her an seni anmakla. Hasretinle yanıyorum her zaman, sevgilim seni bir an unutamam. Söyle artık neredesin sen söyle, ömrümüz geçecek mi hep beklemekle. Gel, gel, gel beni üzme, gel, gel, kimseye gitme, koş, koş, koş bana sen koş koş koş. Aşkındayım sen hoş gel gel gel beni üzme gel gel. Gel. Koş. We'll be right back. Kompilationen mit Wiederveröffentlichungen türkischer Popmusik aus den 60er und 70er Jahren hat es seit den 90ern einige gegeben. Herausgebracht wurden die Platten von Musikfans außerhalb der Türkei. Turkish Jazz and Funk Bosporus Bridges heißt eine Sammlung von Kudos Records. Veröffentlicht wurde sie vor ein paar Jahren, die Auflage von 500 LPs ist aber leider schon wieder vergriffen. Zu hören war zunächst das Erol Pekcan Orchester mit dem Liebeslied Gel Sevilim, textlich voller Sehnsucht nach der Geliebten und voller Freude an der gemeinsamen Liebe und dem Leben überhaupt. Danach gab es noch einen weiteren Track von diesem Sampler Bosporus Bridges von dem Pianisten und Komponisten Emin Fintikolu zusammen mit dem amerikanischen Saxophonisten Nathan Davis gab es eine Neuinterpretation eines alten Liedes aus der Türkei, Çeyen Keze, Mädchen aus Tschetschenien. Tschetschenen hatten sich also auch schon früher auf dem Gebiet der Türkei angesiedelt. Komponiert wurde die Melodie von Tamburi Cemil Bey, geboren ca. 1873, gestorben 1916. Der letzte Song der Rare Groove Trilogie ist ein Protestsong von Selda Bağcılar. Früher war sie nur unter ihrem Vornamen bekannt, Selda. İnce İnce Bir Kaya heißt der Song. Schnee fällt auf die armen Leute, sie verhungern, der Dorfbesitzer beutet die Landarbeiter und Bauern aus. Die Autoritäten werden in dem Song aufgefordert, ihnen eine Chance zum Leben zu geben und es wird unter anderem auch der Bau einer Schule gefordert. Veröffentlicht wurde Seldas İnce İnce Bir Kaya erstmals 1975 als Single. 1976 erschien der Song auch auf Seldas erster LP. Er ist inzwischen von verschiedenen Plattenfirmen wiederveröffentlicht worden. Komponiert wurde İnce İnce Bir Kaya von Aşık Mahsuni Şerif. Tatsächlich reagierten die damaligen Machthaber in der Türkei sehr nervös auf diesen und einen anderen Song der 76er LP von Selda. Sie verstanden ihn als Aufruf zur Revolte der Arbeiter. Tatsächlich war Selda nach dem Militärputsch 1980 wegen ihres politischen Engagements mehrfach im Gefängnis. Mehr von Selda in der zweiten Soundcheck-Stunde nach den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Babamın bir atı olsa binse de gelse. Babamın bir atı olsa binse de gelse. Annemin yelkeni olsa açsa da gelse. Annemin yelkeni olsa açsa da gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. see me. If my father had a pony, would he come see me? If my mother was an angel, could she protect me? If my mother was an angel, could she protect me? If my sisters knew where I lived, would they come see me? If my sisters knew where I lived, would they come see me? Tell the bird to fly above that I miss their kiss. Tell the bird to fly above that I miss their kiss. Don't put that house up on the hill like a damn trophy. Up on the hill like a damn trophy. Don't sell your sons or daughters oh so easily. Don't sell your sons or daughters oh so easily. If my sisters knew where I live, would they come see me? Knew where I lived, would they come see me? Tell the bird to fly above that I miss their kiss. Tell the bird to fly above that I miss their kiss. Tell the bird to uzakta sıla olduk neyse şimdi herkes perişan. Arkadaş ıslıkları titretse canları, hepini bir rüya ilah amaçsa gözlerimiz. Başka bir rüyada mümkün ereni sabura sabura yürek kavuran hatıraları küllerini araya araya onlara buluruz yaralı veda günlerini. Sönen ümitleri Erik Walz heißt dieses Stück Gebrochener Walzer. Gesungen wurde es von Sezen Aksu, der Grande Dame der türkischen Musik. Erik Walz setzt sich in poetischen Worten für die Völkerverständigung ein. Vor Sezen Aksu war Buchu zusammen mit Something About Reptiles zu hören. Buchu sang eine verlangsamte, traurige Version eines alten Volksliedes, das trotz des traurigen Inhalts im Original leicht und tänzerisch klingt. Die Vögel im Himmel sollen es wissen, ich habe Sehnsucht nach meiner Mutter, nach meinem Vater, nach meinem Dorf. Gesungen wird es traditionell in der Henna-Nacht von der Hochzeit, wenn die Braut von der Mutter Abschied nimmt. Buchu heißt mit vollem Namen Buchu Özdemir, sie wurde in Izmir geboren, lebt aber in Vancouver, Kanada. Die erste Soundcheck-Stunde mit dem Motto Oriental Experience geht so langsam zu Ende. Hier ist ein Ausschnitt aus einem Album eines 12-köpfigen niederländischen Kammermusikensembles, das im vergangenen Jahr mit 6 Musikern aus der Türkei ein weitgespanntes Musikprojekt realisiert. Hier sind die ersten Minuten einer Komposition des Klarinettisten Oğuz Büyük Berber, Up and Down, von der Doppel-CD Match Cezir, das Axis Ensemble. Thank you.